Kundgabe 8728. Empfangen am 17.01.1964. Erklärung über das Segnen. Euch gereichet alles zum Heil eurer Seele, so wie ihr euch mir und meiner Gnade empfehlet. Dann wird auch meine Gnade an euch spürbar werden, indem ich immer als euer Führer neben euch gehe und ihr der eigenen Verantwortung enthoben seid. Solange ihr noch nicht vollendet seid, solange ihr noch über die Erde gehet, seid ihr schwach und brauchet Unterstützung, um euer Ziel zu erreichen. Ihr brauchet einen, der euch ständig zur Seite geht, der jeden Schritt von euch bewacht und euch davor schützet, dass ihr absinket, wenn der Weg schmal und gefährlich ist. Und diesem einen sollet ihr stets euch anempfehlen, ihr sollet ihn um Schutz bitten und um seinen Beistand. Ihr sollet ihn bitten, dass er euch segne und all euer Denken, Wollen und Tun, das heißt, dass er selbst euer Beistand ist, dem ihr euch hingeben könnet, um nun unbedenklich euren Erdenweg zu gehen. Diese Bitte um meinen Segen sollet ihr niemals vergessen. Ihr sollet keinen Tag beginnen, ohne euch zuvor mir und meiner Obhut empfohlen zu haben. Dann aber könnet ihr auch dessen gewiss sein, dass jeder Weg recht ist und jede Tat gut, die ihr vollbringet, und dass euer Leben nun auch der Seele ein Ausreifen garantiert, weil ihr euch mir nun voll und ganz anvertraut, weil ihr euch mir hingegeben habt und nicht mehr ohne mich euer Leben führen wollet. Es ist also mein Segen, ein ganz bedeutender Faktor, der nicht übersehen werden darf, denn ein Lebenswandel unter meinem Segen kann nicht anders als zum rechten Ziel führen, zur letzten Vereinigung mit mir. Und niemandem werde ich meinen Segen vorenthalten, der ihn erbittet, der bewusst mich um meinen Segen angeht. Denn mein Segen bedeutet meine Liebekraftzufuhr. Er bedeutet Lenkung des Vaters, der sein Kind zum rechten Ziel führen will. Und ihr könnet wahrlich nichts Besseres tun, als immer euch meinen Segen erbitten, was ihr auch unternehmet. Geistig und irdisch erfülle ich euch diese Bitte. Geistig und irdisch lenke ich eure Gedanken recht. Und geistig und irdisch dürfet ihr sichtlich meinen Beistand erfahren. Denn dann gebt ihr mir den Beweis, dass ihr mich und meine Liebe begehret und dass auch ihr mich liebet, ansonsten ihr nicht meine Gegenwart begehrtet, die immer euch Segen sichert. Doch wisset, dass einen rechten Segen nur ich erteilen kann, denn ein Segen ist ein Gnadenstrahl, den die Liebe dem Gegenstand seiner Liebe zuwenden will, und dieser Gnadenstrahl kann nur von mir selbst ausgehen. Also kann auch nur ich selbst einen Segen spenden. Ihr Menschen nun könnet mich wohl bitten und darum angehen, diesen Gnadenstrahl einem anderen Menschen zuzuwenden, aber ihr selbst könnet nicht segnen, weil ihr noch nicht fähig seid, Kraft auszustrahlen, da ihr selbst zu wenig besitzet. Ihr könnet nur für das Schwache, Kraftlose beten, dass ich ihm Kraft zustrahle. Ihr könnet mich bitten, dass ich es segne, das heißt, meinen Gnadenstrahl zuleite. Und also genügt auch stets ein stilles Gebet für einen Mitmenschen, dem ihr helfen wollet. Dann leget ihr mir gleichsam seine Schwächen und Fehler an das Herz. Und ihr erbittet von mir einen Gnadenstrom für diesen Menschen, den ich auch sicher ihm zuwenden werde, wenn die Liebe euch zu einem solchen Gebet treibt und wenn der Wille des geschwächten Menschen mir keinen offenen Widerstand leistet. Immer ist eure Liebe bestimmend, die sich erbarmend einsetzt für das Schwache, Hilflose und Sündige in eurer Umgebung. Und ein solches Gebet in aller Stille verfehlt auch seine Wirkung nicht. Doch große Segensaktionen verlieren an Bedeutung, sowie daraus eine allen sichtbare äußere Form gemacht wird von Menschen, die meinen Segen auszuteilen glauben und doch eben nur Gesten ausüben. Von einer innigen Bindung und dem innigen Gebet um meinen Segen jedoch keine Rede sein kann, angesichts von Massen, die sich für ihr Seelenheil großen Erfolg erhoffen und weder von einem Zustrom göttlicher Liebekraft noch von innerer Beseligung etwas spüren, weil meine Gegenwart nicht dort erwartet werden kann, wo die Gedanken nur irdisch gerichtet sind, wo nur äußerer Gebräuche geachtet wird und eine tiefe innerliche Bindung mit mir ausgeschlossen ist bei solchen Massenversammlungen. Tiefste innerliche Verbindung mit mir sichert dem Menschen das Recht, meine Gnadenzufuhr den Mitmenschen zuzuwenden, für die jeder Mensch mich innig bittet. Doch diese innere Bindung muss zumeist denen abgesprochen werden, die Segnungsakte durchführen und glauben, mir damit zu dienen oder ihren Mitmenschen zu helfen. Leistet ernsthaft Fürbitte für eure Mitmenschen und ihr seid mit guten Gedanken bei ihnen, aber glaubet nicht, dass ihr selbst ihnen meinen Gnadenstrom zuwenden könnet, wenn ihr eine segnende Geste ausführet. Denn auch das Wort segnen ist schon mehr ein Formbegriff geworden, bedeutet es doch nichts anderes als, des Mitmenschen gut und fürbittend zu gedenken, was tief im Herzen ausgehen muss und nicht zu einer sichtbaren Gebärde werden soll. Denn ihr wisset es, dass ich an keiner äußeren Form mein Wohlgefallen habe, dass jede äußere Handlung bald ihren tiefen geistigen Sinn verliert, dass aber jeder innige Gedanke das ist, was mir wohlgefällt, und eine Bitte um Kraft zuvor für seine Mitmenschen immer mein Herz mit Freude erfüllt. Doch dies überall und ohne nach außen erkenntlich zu sein der Fall sein kann, wo sich liebende Menschen bemühen, geistige und irdische Not zu lindern. Gnadenzufuhr aber brauchen alle Menschen. Und jeder Wille zu helfen ist schon ein segnender Gedanke, dem ich gern entspreche und meinen Schutz und meine Gnade jedem gewähre, der mir die Liebe eines Mitmenschen an das Herz legt. Denn kein Mensch kann sein Ziel erreichen ohne meine Hilfe. Und diese Hilfe solltet ihr für euch selbst erbitten, aber euch auch bittend derer annehmen, die allein zu wenig Kraft besitzen, um sich mit mir direkt zu verbinden, die noch viel Kraft und Gnade benötigen, bevor sie selbst mir so innig verbunden sind, dass ich auch sie durchstrahlen kann mit meinem Gnadenstrom ewiger Liebe. Ihr brauchet meinen Segen und solltet ihn jeden Tag aufs Neue erbitten, indem ihr mich also bittet, mich immer eurer anzunehmen, euch mit Kraft zu erfüllen und euch meine Gnade zu schenken. Und das Gleiche solltet ihr in liebender Fürbitte von mir für euren Nächsten anfordern. Dann bittet ihr mich auch für ihn um meinen Segen. Und alle solche Gebete solltet ihr still in eurem Kämmerlein verrichten. Und es braucht kein Mensch, äußere Merkmale dessen zu sehen, dass ihr euch mit mir verbindet. Denn alles, was nach außen erkenntlich ist, kann leicht zur Form werden und immer mehr den eigentlichen Sinn verlieren. Euer Gebet soll innig sein und kurz, auf dass es nicht zu mechanischem Tun ausartet, das bald an Wert verliert und euch vom rechten Streben abbringt, das allein euch zum Ausreifen verhilft. Amen.